Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Ich heiße Leland Graves und bin hier in Jackson, Mississippi, Reporter. Ich hätte nie geahnt, dass ein Mord, der vor fast 5 Jahren am 31. August 1941 geschah, mein Leben für immer verändern würde. Damals lebte ich in Sibolon, einem Ort mit 900 Einwohnern, und war für die Gesellschaftsspalten zuständig. Sie haben sie gefunden! Ist tot! Ich entsinne mich, als ob es gestern gewesen wäre, wie sie den winzigen Leichnam den Hang bei Cottons Molkerei hochbrachten. Die nackten Tatsachen können das Entsetzen nicht ausdrücken, das ich empfand. Sheila Barnes, 17 Jahre alt, um 16.13 Uhr in Cottons Maisfeld tot aufgefunden. Grünes Nachthemd, gelb gepaspelt. Blaue Flecken am Hals, mehrere Quetschungen, Schnittwunden. Keiner geht. Das hier ist jetzt der Schauplatz eines Verbrechens. Es war Mord. Wir waren damals alle Teil einer Tragödie, die eines Shakespeares würdig gewesen wäre. Wer hätte Sheila umbringen wollen? Und ich kann mir nur vorstellen, welche Wirkung sie auf die Menschen hatte, die Sheila Barnes gekannt und geliebt hatten. Schattenspur von Beth Marshall. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. Ich habe Mom nie erzählt, dass ich die Leiche gesehen habe. Miss Cotton! Miss Cotton, bitte! Miss Cotton! Die Suche hatte gegen 6 Uhr morgens begonnen, als Stoney an unsere Hintertür geklopft hatte, um uns mitzuteilen, dass Sheila, seine Ehefrau, verschwunden war. Sie haben sie gefunden! Im Maisfeld ermordet! Als der Sheriff und 3 weitere Männer sie aus dem Maisfeld trugen, sah sie aus wie eine Puppe. Winzig. Ihr blondes Haar war von getrocknetem Blut und Schlamm rötlich verfärbt. Sie hatte das Nachthemd an, das meine Mutter ihr geschenkt hatte. Meine beste Freundin war tot. Ich würde sie vermissen. Unsere täglichen Gespräche, ihren zögernden Gang, sogar den kleinen Buckel, der mitten auf ihrem Rücken thronte. Auf der Suche nach Arbeit und einem neuen Zuhause war sie am 24. Juli 1939 zu uns gekommen. Barfuß, die ganze Strecke von Mars Hill. Ich wusste nicht, wann ich kommen sollte. Daddy hat gesagt, geh nur, also bin ich losgelaufen. Ist schon in Ordnung. Lloyd, Mr. Cotton ist in die Stadt gefahren, aber er wird bald zurück sein. Heute ist mein Geburtstag und er will mir eine Nähmaschine kaufen. Du weißt es. Ja, diesmal hat sich dein Daddy verplappert. Rowena Cottons Tochter zu sein, war von Anfang an eine harte Prüfung gewesen. 2 Tage hatte Mom sich bei meiner Geburt abgemüht, mein widerwilliges Ich hinaus in die Welt zu befördern. Seitdem war sie unfruchtbar. Und ich ein Einzelkind. 12 Kinder? Ihr seid 12 Kinder zu Hause? 12 Kinder und kein Geld. Ich bin die Älteste. Ist das nicht schön? Ich habe noch nie so viel Platz für mich allein gehabt. Ja. War sie recht bei Trost? Wie konnte jemand im alten Räucherhaus schlafen wollen, wo Dad früher Schweinehälften aufgehängt hatte? Was sollst du denn arbeiten in der Molkerei? Hauptsächlich sauber machen. Milchflaschen ausspülen, den Boden wischen und alles. Weißt du, du bist die erste Frau, die Dad je eingestellt hat. Wirklich? Bist du wegen dem blauen Fleck auf deinem Arm zu uns gekommen? Wie? Oh, nein, da hat mich mein Papa bloß gepackt. Ich habe die Schale mit dem Kaffee zerbrochen. Puh, das war eine schöne Schweinerei, der hat mich ordentlich verprügelt. Aber Milchflaschen zerbreche ich bestimmt keine. Dad schlägt dich nicht, wenn du was zerbrichst. Mein Papa sagt jeden Tag, wer an der Rute spart, verzieht das Kind. Ich ging erst, als Sheila sich schon das Kleid über den Kopf zog. Und da sah ich die grässlichen roten Striemen, die sich über ihren Buckel zogen. Morgen, Ma. Diese Maschine ist das reinste Wunder. Sie hat sogar Zubehör für Knopflöcher und Stickerei. Ich schau mal, was Sheila macht. Hallo. Morgen. Ich bin gleich fertig. Riecht fast wie in einem Krankenhaus. Dein Daddy hat gesagt, er hat jetzt die sauberste Molkerei der Stadt. Du, wie kommt's eigentlich, dass dein Bruder Kleinchen heißt? So klein ist er doch gar nicht. Naja, als er zur Welt kam, wog er nicht mal 3 Pfund. Mamas Schwester, Tante Doris, ist seine richtige Mutter. Aber sie hat Knochenkrebs. Sie kommt jede Woche, um ihn zu besuchen. Oh, das tut mir leid. Ach, Grandma meint, wir müssen die Last tragen, die der Herr uns auferlegt. Ich erzählte ihr nicht, dass ich die Besuche von Tante Doris hasste. Wie heißt eigentlich der dunkelhaarige Junge, der für deinen Daddy melkt? Dunkelhaariger Junge? Mhm. Ach, Stony. Stony. Er sieht gut aus, stimmt's? Ich glaube, er ist der bestaussehendste Junge, dem ich je begegnet bin. Irgendwie ahnte ich damals schon, dass ich Stony in das magere Mädchen mit dem Buckel verlieben würde. Nach kaum 2 Wochen lud er sie zu einer Fahrt in seinem zerbeulten Ford ein. Und stell dir vor, weil er keinen Ersatzreifen mit hatte, mussten wir zu Fuß nach Hause. Zu Fuß? Einmal bin ich über ein paar Steine gestolpert und Stony hat mich am Arm gepackt. Er ist stark wie ein Stier. Ich habe ihn geküsst und er hat sich an meiner Brust gerieben. Oh. Glaubst du, das war falsch? Nein, ich finde es romantisch. Ich liebe ihn. Wirklich. Wird er dich nochmal um eine Verabredung bitten? Hat er schon. Für heute Abend. Was? Hältst du es für möglich, dass er sich in mich verliebt? Naja. Nein, nicht mit dem Ding da hinten. Alles ist möglich, meint Grandma. Als Mom hörte, dass Sheila ausgehen wollte, bestand sie darauf, ihr ein Kleid zu schenken und es notdürftig zu ändern, damit es nicht so schief an ihr herunterhing. Gott segne sie. Bevor der Monat vorüber war, starb Tante Doris. Und ich beschloss, mich mit dem Schlachtermesser zu erstechen. Also, was ist los mit dir? Erzählst du es mir nun? Es ist so schrecklich. Es ist nicht so schrecklich, wenn man es erzählt. Oh, Sheila, ich habe gebetet, dass Tante Doris stirbt. Weil ich bei jedem Besuch Angst hatte, dass sie uns Kleinchen wegnimmt. Sheila hörte sich zuerst an, was ich zu meiner Verurteilung zu sagen hatte. Dann kniff sie mich in den Arm. Au! Das hier ist wirklich. Alles andere sind bloß Schatten. Hm? Du kannst durchgehen, wenn du es richtig machst. Als mich Papa mal verprügelt hat, habe ich gesehen, wie mein Schatten vor mir hersprang. Und da habe ich mir gesagt, das bin nicht ich. Das ist bloß was Dunkles, was dieselbe Form hat. Was? Aber ich wusste, dass ich dieses schwarze Mädchen voller Furcht und Kummer loswerden musste. Ich sag dir, wie man das macht. Oh. Wenn die Sonne direkt über dir steht, wartest du einfach, bis sie weiter nach Westen wandert. Dann trittst du direkt in deinen Schatten. Du wirst sehen, hinterher hast du keine schlechten Gefühle mehr. Du hasst mich nicht? Dich hassen? Ende November überraschten Sheila und Stony uns damit, dass sie durchbrannten und heirateten. Stony hat gesagt, ich sei sein süßer, süßer Zuckerlutscher. Ich wünschte, ich hätte bei der Hochzeit dabei sein dürfen. Ich auch. Aber es musste ein Geheimnis bleiben. Wir hatten Angst, dass Papa uns sonst daran hindern würde. Warum mag er denn Stony nicht? Keine Ahnung. Er glaubt wohl, er ist zu gut für mich. Er hat gesagt, ich bin zu dumm, um zu heiraten und Kinder zu kriegen. Quatsch, er ist dumm. Als es darum ging, es ihrer Familie zu sagen, wollte Sheila, dass ich sie begleitete. Später sprachen wir nie mehr über diesen schrecklichen Tag. Was soll das? Warum steht ihr alle hier rum? Sheila ist heimgekommen, um uns eine Neuigkeit mitzuteilen. Was für eine Neuigkeit? Ich und Stony haben geheiratet, Papa. Mr. Carrot schlug mit der flachen Seite der Axt zu, die er gerade in der Hand hielt. Steh auf. Und traf Sheila am linken Bein. Stony liebt mich. Er wird gut für mich sorgen. Er wird sich das Geld nehmen, für das du in diesem Kuhstall schuftest. Er griff nach einem Schürhaken und schlug damit auf ihren Buckel ein. Bis ihm seine Frau das Ding endlich aus der Hand riss und hinausrannte. Er stürzte ihr nach. Schnell half ich Sheila hochzukommen. Ein Wunder, dass wir es bis zum Laster schafften. Musik. Stony half mir, sie ins Haus zu bringen. Bis bald, Sheila. Hau ab und erzähl niemandem was davon. Nach ihrer Heirat arbeitete Sheila nicht mehr so oft in der Molkerei, aber sie kam fast jeden Tag zu Besuch. Dad hatte den beiden das leerstehende Pächterhaus vermietet. Ach, ich kann's gar nicht abwarten, bis Stony und ich ein Baby haben. Möchte er auch eins? Weiß nicht. Er sagt nichts dazu. Mama meint, Männer empfinden nicht dasselbe für Babys. Das liegt daran, dass sie keine Gebärmutter haben. Ja, aber dein Dad hat Kleinchen doch sehr lieb. Naja, Dad. Der ist ja auch verrückt nach neugeborenen Kälbern. Oh, Stony empfindet gar nichts für Kälbchen. Aber du und Stony, ihr seid doch... Ich meine... Ihr... Oh, ja, das ist kein Problem. Ich bitte ihn fast jede Nacht darum. Du bittest ihn? Warum nicht? Es fühlt sich gut an. Und außerdem beweist es, wie sehr er mich liebt. Ich dachte immer, nur Männer machen es gerne. Vielleicht fragst du mal deine Ma. Aber was mich angeht, die Liebe im Bett ist besser als Schokoladentorte. Mit Sheila konnte ich über alles sprechen. Sie kannte meinen geheimen Traum, Schauspielerin zu werden. Und sie wusste von meinem Brief an Clark Gable, in dem ich ihm Gratismilch aus der Molkerei versprochen hatte. Im Sommer des ersten Jahres ihrer Ehe nahmen mich die beiden mit ins Kino. Sheila hatte recht. Stony sah genauso gut aus wie Clark. Fast jedes Paar, das ich kannte, wurde bald nach der Hochzeit griesgrämig. Als ob es darum ginge, sich zu sorgen, bis das der Tod einentscheidet. Die Liebe von Stony und Sheila war anders. Ich wünschte mir, genauso hingerissen zu sein. In Leidenschaft mitgerissen von einem Geliebten. Nein, lass das! Sheila, du wirst dir wehtun! Als wir zum ersten Mal am Fluss beim Baden waren, bestand Sheila darauf, sich von dem Seil, das hoch an einem Baum befestigt war, ins Wasser fallen zu lassen. Weil sie keinen Badeanzug besaß, war sie einfach in ihrem Eva-Kostüm hochgeklettert. Sheila, du kannst doch nicht schwimmen! Noch nie hatte ich einen nackten Erwachsenen gesehen. Aufgepasst! Hui! Ich hätte sie am liebsten geohrfeigt. War es ihr denn egal, dass ich sie so lieb hatte? Hast du denn gar keine Angst gehabt? Angst? Habe ich nie. Aber es hätte doch was Schlimmes passieren können. Wenn du dir ständig Sorgen machst, versäumst du das, was ist. Auf Gefahren muss man vorbereitet sein, sagt Ma. Und Grandma sagt, gewarnt sein heißt gewappnet sein. Verstehe ich nicht. Ich weiß nur, dass ich jeden Morgen denke, bestimmt geschieht was Wunderschönes. Im Herbst durften wir Dad zu dritt auf die Landwirtschaftsausstellung nach Jackson begleiten. Auf dem Jahrmarkt wackelte das Haremsmädchen so verführerisch mit ihren Hüften, dass Stony gar nicht mehr aufhörte, sie anzulächeln. Sheila biss ihm so heftig in die Hand, dass er blutete. Es war wohl das erste Mal, dass Stony sie schlug. Stony. Im Frühjahr geschah das, was ich immer befürchtet hatte. Kleinchen wurde uns genommen. Onkel Walter erschien mit seiner neuen Frau, einer eleganten Dame aus Chicago, und erklärte uns, dass er seinen Sohn wieder bei sich haben wollte. Mom legte sich ins Bett und stand nicht wieder auf. Okay. Welche Arznei gibt's gegen ein gebrochenes Herz und trauriges Blut? Tanzen! Tanzen? Dann schlägt das Herz ganz schnell. Und das Blut schwirrt wie ein Blitz durch den Körper. Aber Sheila, Ma würde nie aufstehen und tanzen. Wollen wir wetten? Natürlich hätte ich die Wette verloren. Sheila zog einfach im Schlafzimmer die Jalousien hoch, lüftete, führte vor Mom einen Schleiertanz auf und verfrachtete sie dann in die Badewanne. Kleinchen. Annette, hol Magnolien und Kamelien, so viele du tragen kannst, und wirf sie in die Wanne. Als Dad nach Hause kam, warfen wir alle drei die Beine in die Luft wie Revue-Girls. Vielen Dank, Sheila. Als sie mit ihrer Leiche aus dem Maisfeld kamen, saß ich neben Stony auf der Veranda des Pächterhauses. Er schnitt sich mit einem Taschenmesser die Nägel. Ich machte mir Sorgen um Rowena. Sie regte sich über jede Kleinigkeit auf. Und der heutige Tag war nun wirklich etwas, über das man sich aufregen konnte. Außerdem musste ich jemanden finden, der für Stoney beim Melken aushalf. Also eilte ich nach Hause. Ich verfluchte denjenigen, der Sheila umgebracht hatte. Daraus würde noch jede Menge Ärger entstehen. Ich hatte sie nur eingestellt, weil Rowena in der Kirche gehört hatte, dass ihr alter Herr sie noch zu Tode prügeln würde. Und was war passiert? Jetzt war sie trotzdem tot. Lloyd, es bricht einem das Herz, das Mädchen anzusehen. Sie hat einen Buckel, vielleicht eine Art Geschwulst oder Tumor. Und sie ist so winzig. Sheila war eine gute Arbeiterin, das muss ich sagen. 10-mal schneller als die Nigger. Es macht ihr gar nichts aus, durch Kuhscheiße zu warten. Ach, ich fühle mich, als ob ich in den Himmel gekommen wäre. Es war Rowena, die mir erzählte, dass das Mädchen verrückt nach Stoney war. Ein, zweimal erwischte ich die beiden beim Schmusen und dann, zum Teufel, ich geb's zu, fing ich an, sie dabei zu beobachten. Ich geb dir einen Zauberkuss, der dich beschützt. Mein Mund braucht keine Zauberei. Komm, küss die Körperteile, die der Stier nicht durchbohren soll. Okay. Ja. Oh ja. Ja, Sheila. An dem Abend, als Sheila dieses Kleid trug mit dem tiefen Ausschnitt und man ihre Titten sehen konnte, wusste ich, dass ich mich von ihr fernhalten sollte. Rowena war nach wie vor misstrauisch, auch wenn die Geschichte mit Susan Nell Jahre zurücklag. Deshalb war es mir recht, dass die beiden durchbrannten, um zu heiraten. Ich hoffte, sie würden nicht wiederkommen. Doch Rowena bestand darauf, ihnen das alte Pächterhaus zu vermieten. Als ich sah, was Carrot seiner Tochter wegen der Hochzeit angetan hatte, drohte ich, ihn einsperren zu lassen. Aber Sheila wollte nichts davon hören. Irgendwann fing dann Stoney da an, wo ihr Vater aufgehört hatte. Auf der Landwirtschaftsausstellung in Jackson ließ ich mich überreden, Geld für einen harmlosen Bauchtanz auszugeben. Deshalb wusste ich nicht, wie es dazu gekommen war. Aber Sheilas geschwollenes Auge war nicht zu übersehen. Meine Schuld, Mr. Cotton. Ich bin gegen die Ecke von der Bude gerannt. Am liebsten hätte ich Stoney ins Gesicht geschlagen. Bitte, lassen Sie uns nach Hause fahren, bitte. Aber der Junge schämte sich, bereute, was er getan hatte. Das sah man. Einmal versuchte ich, Sheila zur Einsicht zu bringen. Ich war von der Spätauslieferung zurück, als ich sie in den Apfelraum schlurfen hörte. Sie krümmte sich beim Gehen. Diesmal war sie nicht nur verprügelt worden, da war ich mir sicher. Du darfst das nicht zulassen. Stoney wird dich eines Tages schwer verletzen. Nein, nein, er war es nicht. Ich hatte sie noch nie weinen sehen, nahm sie in die Arme. Ich war erstaunt darüber, wie weich sich ihr Buckel anfühlte. Dein Vater. Verflucht soll er sein. Möge er in der Hölle schmoren. Ich weiß nicht, was mich überkam. Als sie mir die Hand auf den Mund legte, küsste ich sie. Bitte, Sie haben ja keine Ahnung. Sie dürfen nichts verraten. Wenn Stoney das rauskriegt, bringt er ihn um. Bitte. Aber er sieht doch, was dir angetan wurde. Stoney glaubt so ungefähr alles, was ich ihm erzähle. Ich denke mir was aus. Beim nächsten Mal greifst du dir ein Gewehr und zahlst es deinem Vater heim, dem Mistkerl. Ich sag es doch, er war es nicht. Das ist alles vorbei und vergessen. Etwa 5 Monate nach jenem Tag im Stall tauchte Walter mit seiner frisch Angetrauten bei uns auf, um Kleinchen abzuholen. Komm, ich... Die ganze Nacht hielt ich Rowena in den Armen. Sie war wie betäubt, konnte nicht einmal weinen. Sie wollte nicht mehr leben. Es war Sheila, die uns Rowena zurückbrachte. Die Gelegenheit, ihr einen Gefallen zu tun, ergab sich 2 Monate später. Los, frag mich, wo ich heute mit Mama gewesen bin. Rowena, ich habe keine Zeit für Ratespiele. In der Praxis von Dr. Brock. Wir kriegen ein Baby. Ein Baby? Ein richtiges Baby. Mitte Februar. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Cotton. Danke. Es ist ein echtes Wunder. Nein, das war Zauber. Am besten ist es, wenn man dem künftigen Daddy einen Zauberfaden um sein Geschlechtsteil bindet. Aber Miss Rowena meinte, das würden sie ihr nie erlauben. Also habe ich Zauberfäden um die Beine von Kleinchens Bett gebunden. Dann schulden wir dir wohl einen großen Gefallen. Bitte, Mr. Cotton, Stoney wünscht sich so sehr, nach Louisiana mitzukommen. Oh, Dummheit, dein Name ist Sheila. Aber ich gab sofort nach. In Louisiana befruchtete ein prächtiger Zuchtbulle meine beiden Ayrshire-Jungkühe. Es freute mich sogar, Stoney bei mir zu haben. Er war mir eine Hilfe. Und wir verstanden uns. Mr. Cotton? Ja? Woran haben Sie bei Ihrer Frau erkannt, dass Sie Ihr Erster waren? Oh. Tja. Wissen Sie, Sheila hat überhaupt nicht geblutet. Das hat nicht unbedingt was zu bedeuten, Stoney. Ich glaube, Ihr Vater hat sie geknackt. Hat sie dir das erzählt? Nein. Sie redet nicht über ihn. Er ist ein gemeiner Hund, das wissen wir alle. Denk nicht mehr daran. Sie liebt dich. Mit dir ist sie glücklich. Ja. Sie liebt mich mehr, als man für möglich hält. Und mit dem Glücklichsein, da glaube ich, Sheila kann gar nicht anders. Sie macht aus der geringsten Kleinigkeit eine Riesensache. Zaubern nennt sie das. Ja, sie glaubt sogar, es läge an ihrem Zauberfaden, dass Rowena schwanger geworden ist. In der Hochzeitsnacht hat sie versucht, mir das Ding umzubinden. Aber ich will keine Kinder. Und daran ändert kein Zauberfaden und keine Hexerei was. Wir hielten an einer Kneipe, wollten dort übernachten. Was? Aber Stoney fing mit zwei Burschen, die die nette Kellnerin beleidigten, eine Schlägerei an. Er war wild geworden wie ein tollwütiger Straßenköter. Was willst du? Komm her! Den Beinen habe ich es ganz schön gezeigt. Rums, Wumms. Schnaps macht einen schneller. Nicht langsamer, wie die Leute sagen. Ich war froh, dass er den ganzen Heimweg überschlief. Oh, ihr seid schon zurück. Wie geht es meinem Sohn? Sheila glaubt, sie bekommt vielleicht auch ein Baby. Was? Weißt du nie es schon? Sie will abwarten, bis sie ganz sicher ist. Was hast du? Meinst du, er freut sich nicht? Ich weiß nicht. War nur so ein Gefühl. Miss Cotton! Miss Cotton! Sie haben sie gefunden! Ist tot! Im Maisfeld ermordet! Die Veranda fing an, sich zu drehen. Ich dachte, wenn ich mich nicht gleich hinsetzte, würde ich zusammenbrechen. Ich sehnte mich danach, um Sheila zu trauern, ganz für mich allein. Doch ich musste ihrer Mutter Bescheid sagen, die im Haus ihr neues Baby stillte. Ich würde Sheila schrecklich vermissen. Der gute Herr im Himmel braucht ihre Schwester da oben, Miss Rowena. Aber er hat gewusst, dass es ihnen ein Loch ins Herz schneidet, wenn sie stirbt. Deshalb hat er ihnen gezeigt, wie sie es flicken können, indem sie sich um Kleinchen kümmern. Miss Rowena. Naivität bedeutet nicht immer Dummheit. Sheila besaß eine Lebensklugheit, die mich oft erstaunte. Und manchmal ertappte ich mich bei dem Gedanken, dass ihre Feen und Zauberwesen vielleicht doch existierten. Bitte mach keine grausamen Witze. Ich schätze diese Art von Humor nicht. Ich sage die Wahrheit, Ma. Stoney hat sich in Sheila verliebt. Sie sind gestern schon miteinander ausgewesen. Mama sagt, das Gehirn eines Mannes wird weich, wenn sein Geschlechtsteil hart wird. Aber dass Männer Sheila wirklich reizvoll finden konnten, hätte ich mir nie gedacht. Einmal hörte ich, wie Lloyd zu seinem Bruder sagte, Howard, lass die Finger von dem Mädchen. Wenn du dich an sie ranmachst, kriegst du es mit mir zu tun. Deshalb war ich sehr erleichtert, als Stoney um ihre Hand anhielt. Dass sie verheiratet war, würde den Männern jeden Gedanken an sie aus dem Kopf schlagen, dachte ich. Sheila wirkte sehr glücklich in ihrer Ehe. Es wäre mir nie eingefallen, aus einem ollen Fichtenzapfen so was Schönes zu machen. Besuch mal! Das ist Ian! Ich wusste, dass Ian der älteste Bruder von Stoney war, dass er verheiratet war und zwei kleine Söhne hatte. Aber gesehen hatte ich ihn noch nie. Ich muss zugeben, er war atemberaubend. Die Daumen in den Hosenbund geklemmt. So stand er vor mir. Kann ich Ihnen behilflich sein? Hallo, Ian. Ich brauche das Pflugsech zurück, Sheila. Zeigst du mir, wo Stoney es gelassen hat? Ich kann dir sagen, wo es ist. Aber vielleicht finde ich es nicht. Du musst mitkommen. Ja, ich hole nur meine Schuhe. Ein schönes Anwesen haben Sie, Mrs. Cotton. Stoney arbeitet bestimmt sehr gern für Ihren Mann. Danke, freut mich. Miss Rowena? Ja? Wir machen den Schmuck fertig, wenn ich wieder da bin, okay? Es war, als ob sie mein Unbehagen über Ians Blick auf ihr gespürt hätte. Sie kehrte den ganzen Tag nicht zurück. In jener Nacht lag ich wach und dachte, ein Baby, Sheila, dann bist du in Sicherheit. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass ich nur wenige Monate später Kleinchen verlieren würde. Ich will nichts essen. Ich stürzte damals in eine andere Form der Existenz, wo es mich nicht einmal störte, dass ich tagelang in meinem eigenen Gestank lag. Es war Sheila, die mir das Leben rettete. Kleinchen. Kleinchen, mein Liebling. In der Nacht darauf lag ich in Lloyds Armen. Ich war wieder offen für seine Liebe. Ich hab's gewusst. Wenn was Schlimmes passiert, folgen darauf immer zwei schöne Sachen. Ein echtes Wunder, ich war wieder schwanger. Miss Rowena? Mhm. Ab wann fühlen Sie, dass sich Ihr Baby in Ihnen bewegt? Naja, ich weiß es nicht mehr genau. Im vierten oder fünften Monat? Frag deine Mutter. Sie hat nie mit uns über sowas gesprochen. Und wann müssen Sie die Beine zumachen? Was? Na, aufhören mit der Liebe im Bett. Kommt darauf an, wie es dir geht. In den letzten Monaten war es mir bei Annette einfach zu unbequem. Aber davor? Kann man es bis dahin tun? Ach, Sheila. Ich möchte lieber nicht über dieses Thema sprechen. Klar, aber ich muss Bescheid wissen, weil ich vielleicht auch ein Baby kriege. Als Lloyd und Stoney nach Louisiana fuhren, kam Sheila extra rüber, um zum Abschied Kusshände zu werfen. Ich fragte mich, wie es wohl wäre, nur einen Tag lang in ihrem Kopf zu leben. Ma, irgendwas stimmt nicht mit Sheila. Ich bin zu ihrem Haus gegangen, nachdem der Laster weg war. Welcher Laster? Sie wollte nicht an die Tür kommen. Ich habe gerufen, dass ich es bin und sie hat gesagt, ich kann jetzt nicht mit ihr reden. Alles in Ordnung mit dir, Sheila? Annette meint, du seist vielleicht krank. Und ich habe mir Sorgen gemacht, falls du... Du weißt schon. Nein, nein, das ist es nicht. Dem Kleinen hier tut nichts weh. Bitte erzählen Sie Stoney nichts. Es gibt nichts zu erzählen. Alles in Ordnung. Zwei Tage später kam sie, um sich den Versandhauskatalog auszuleihen. Heute Abend erzähle ich Stoney von dem Baby. Ich werde das hübsche Nachthemd tragen, das sie mir geschenkt haben. Du bist dir also sicher? Ganz sicher. Morgen sage ich's Annette. Die wird sich freuen. Oh ja? Ich backe einen Kuchen und dann feiern wir. Ich sah, wie sie den Pfad hinaufging. Stoney stand auf der Veranda und winkte ihr zu, schneller nach Hause zu kommen. Es war wie ein Traum, aus dem ich nicht aufwachen konnte. Als ob ein anderer dort auf der Veranda saß und sich die Fingernägel schnitt. Als sie in den Rettungswagen verladen wurde, tat ich, als wäre es ein Sack Hühnerstreu. Ich wollte ihr nicht ins Gesicht sehen. Ich glaubte, dass Sheila wie sonst in der Küche für mein Abendessen eine Tomate schnitt. An manchen Tagen habe ich sie gleich dort auf dem Fußboden genommen. Tomatensaft ist von ihren Fingern auf meine Brust getropft. Aber in der Küche war niemand. Ich würgte und erstickte fast an meinem Verlust. Der Sheriff kam, meinte, ich hätte einen Schock. Ich hatte nicht mehr geweint, seit ich 13 war und Daddy zum letzten Mal den Lederriemen an mir ausprobierte. Wie viel Uhr war es, als du das Haus verlassen hast? Ungefähr 3:30. Dann beginnen wir mit dem Melken. Nur, dass Mr. Cotton diesmal zu spät kam. Und Sheila? Hab ich Ihnen doch gesagt. Sie lag noch in ihrem Bett, auf der Seite, zusammengerollt. An manchen Tagen hat sie sich dann zu mir umgedreht und ihr Nachthemd hochgehoben. Du hast noch Zeit, hat sie gesagt. Und gelächelt. Ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, was in mir den Wunsch geweckt hatte, sie auf der Stelle zu küssen, als sie mir das erste Mal richtig in die Augen sah. Ein Mädchen mit Buckel, Ich konnte was Besseres haben. Hatte Besseres gehabt. Na, willst du ein bisschen ausfahren heute Abend? Oh, ja, gerne. Für Sheila war mein Laster die Kutsche von der Königin. Hallo, hallo Kuh, hallo Kuh. Die ganze Zeit hielt sie ihre Hand aus dem Fenster, als ob sie ihren Untertanen zuwinkte. So war sie. Sie erlebte jeden Tag als Märchen. Und ich war ihr Prinz. Nach ein paar Kilometern platzte der verdammte Reifen. Verdammte Dreckskarre! Stoney! So ein Scheißreifen! Stoney! Lass mich in Ruhe! Hier, wirf den Stein auf die Felgen. Das macht mehr Krach. Ich tat, was sie gesagt hatte und musste grinsen. Die Kleine hatte mir die schlimmste Wut genommen. Du bist mir schon so eine. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und gab mir einen Kuss, wie ich noch nie einen bekommen hatte. Von dem Tag an konnte ich nichts tun, ohne an ihre Augen zu denken. Und an ihre kleinen Brüste, die so süß schmeckten. Was sollte das mit dem Nuttenkleid? Annette und ich haben nur getan, als ob wir Filmschauspielerinnen wären. Du hast Mr. Cotton deine Titten gezeigt. Das Kleid war so tief ausgeschnitten. Du gehörst mir. Und ich teile mit niemandem, was mir gehört. Ich weiß, ich hätte das nicht tun dürfen. Hau mich. Klar hau ich dich. Tatsächlich schlug ich sie. Und sie weinte nicht mal. Und dann bat sie mich um etwas, mit dem ich nie gerechnet hätte. Tu es jetzt, schlaf mit mir. Das Gefühl, das mich überkam, war genauso wie damals, als ich mein erstes Eichhörnchen häutete. Noch am selben Abend machte ich einen Heiratsantrag. Stillhalten. Was hast du vor? Der Faden wird dir nicht wehtun. Okay, aber wofür zum Teufel ist er? Das ist ein Zauberfaden. Er gibt dir Kraft. Was für eine Kraft? Na, um perfekte Babys zu kriegen. Was? Gescheite Babys, ohne Buckel. Und wenn du mir 100 Fäden umbindest? Ich will keine Kinder. Stoney, nein! Sheilas Besuch bei ihren Leuten verdarb uns unsere erste Woche. Du hast nichts zu sagen. Ich schieß ihn tot. Bitte tu es nicht. Papa hat es nicht so gemeint. Er hat nur die Beherrschung verloren. Das war keine Absicht. Er ist jetzt auch gar nicht da. Er bleibt tagelang verschwunden. Das hat er sonst auch gemacht, wenn er mich so verprügelt hat. Und beim ersten Mal, als er... Als er was? Nichts. Ihre Wunden bluteten wieder. Ich hob sie hoch und trug sie zurück zum Bett. Ich bring jeden um, der dich anfasst. Das weiß ich, Stoney. Ich weiß das. Sheila hatte recht, dass die kleine Annette in mich verknallt war. Als wir mal zu dritt ins Kino gingen, packte sie ständig meinen Arm, tat, als ob sie Angst hätte. Ich wollte mein Leben nicht in einer Molkerei vertun. Ich wollte wissen, wie es woanders auf der Welt war. In Kalifornien, wo dieser Clark Gable lebte. Aber Sheila fürchtete, wir würden unsere Freunde und Familien vermissen. Na, Bruderherz, wie geht's deiner hübschen kleinen Frau? Bestens. Kannst dir gar nicht vorstellen, Ihnen, was so ein Buckel alles zu Wege bringt, wenn das Licht aus ist. Ah, ist wohl eine kleine, gelenkige Wildkatze, was? Ich fahr jetzt. Sagt er dir, er kriegt die verdammte Kohle nächste Woche. Ja, sag ich ihm. Ja, ganz bestimmt. Wie viel schuldest du denn deinem Papa? $20. Was hast du gemacht mit dem ganzen Geld? Ich hab nichts davon gesehen. Wir brauchen eine Kaffeemühle, die von deiner Mama funktioniert nicht. Du machst mir keine Vorwürfe. Du nicht! Stoney, bitte. Ich hätte nicht fragen sollen. Bitte, es tut mir leid. Doch es war zu spät. Es gab keinen Ausweg. Ich musste auf sie einschlagen. Stoney. Dann war mein Gürtel in meiner Hand und ich schlug wieder zu. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Ich weiß. Mein König. Zwei Wochen später fühlte ich mich tatsächlich wie ein König, als mich Mr. Cotton nach Louisiana mitnahm. Auf dem Heimweg gerieten wir allerdings in Schwierigkeiten, als zwei Kerle die nette Kellnerin beleidigten, die Mr. Cotton besser gefiel, als sie ihm wohl hätte gefallen sollen. Ja, Miss, wir wollen hier übernachten. Nach der Reise wurde er merkwürdig. Ständig kam ich mir beobachtet vor. Und wie zum Ausgleich war Mrs. Cotton besonders nett zu mir. Vielleicht kennt sie ein Geheimnis, das ich auch kenne. Du und sie, ihr habt ein Geheimnis. Ich verrate es nicht. Noch nicht. Mir kam der Gedanke, dass Mr. Cotton vielleicht meinen Lohn erhöhen wollte. Also, ich war bereit. Ich würde ihm zeigen, dass ich besser melken und ausfahren konnte als alle anderen. Mit dem Tag, an dem ich Sheilas Geheimnis erfuhr, endete mein Leben. Wer hätte geglaubt, dass ausgerechnet sie ihren Ehemann betrügen würde? Heute Abend! Heute Abend? Heute Abend verrate ich dir das Geheimnis. Ich brach meinen Rekord beim Melken. Doch als ich nach Hause kam, stand Ians Laster vor dem Haus. Du kommst zu spät zur Arbeit. Ja, ich beeil mich. Was hast du zu ihr gesagt? Nichts. Ich habe was zum Feiern mitgebracht. Da. Was feiern wir denn? Ich habe eine Lohnerhöhung gekriegt. Hab Erlin einen Bulk gekauft. Warum hast du keinen Dodge genommen? Die sind besser. Trink. Das wird einen Mann aus dir machen. Oh, komm her, mein süßer Zuckerlutscher. Du hast mit deinem Bruder getrunken, oder? Ein bisschen. Oh, viel zu viel. Du bist so schön. Hey! Du brauchst kein Nachthemd. Miss Cotton hat's mir extra für heute gegeben. Deshalb muss ich es tragen. Das Geheimnis. Ich will endlich das Geheimnis wissen. Los! Also gut. Ich sag's dir ins Ohr. Ja. Stoney, du und ich, wir bekommen ein Baby. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Am Tag, nachdem die kleine Barnes gefunden wurde, ging ich als erstes in die Leichenhalle des Krankenhauses. Wollen Sie die Leiche sehen, Mr. Graves? Sie ist noch hier. Nein, ich habe sie gestern gesehen. Sie ist so klein. Wirkt eher wie ein Kind als wie eine verheiratete Frau. Sie erfüllte definitiv die Pflichten einer Ehefrau. Habe einen Fötus von etwa 11 Wochen in ihrem Uterus gefunden. Sie war in anderen Umständen? Ein Wunder, dass sie dafür überhaupt lange genug lebte. Wie meinen Sie das? In all den Jahren habe ich nie den Körper einer jungen Frau gesehen, der derart verletzt war. Zahlreiche Hinweise auf Knochenbrüche, an den ungewöhnlichsten Stellen Narbengewebe. Ich würde sagen, sie lebte mit Schmerzen seit ihren ersten Jahren auf dieser Erde. Also ist diesmal jemand zu weit gegangen? Das weiß ich natürlich nicht. Aber selbst wenn derjenige, der sie die ganze Zeit über geschlagen hat, nicht der Mörder ist, sollte er hingerichtet werden. Was ist das, das Lexi? Lexi Journal, unsere Tageszeitung. Ich würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen über Ihre Tochter. Da gibt's nichts zu fragen. Ich weiß, dass er sie umgebracht hat. Und ich habe dem Sheriff gesagt, er soll ihn verhaften. Wen? Wer hat sie umgebracht? Stoney Barnes, mein nichtsnutziger Schwiegersohn. Schreiben Sie das so auf und drucken Sie es in Ihrer Zeitung. Haben Sie Beweise? Beweise? Er hat sie oft verprügelt, sie hatte Angst vor ihm, er hat sie umgebracht. Gut, ich danke Ihnen. Das schreibe ich so auf. Im Interesse meiner Sicherheit zog ich es vor, auf ein Gespräch mit Mrs. Carrot zu verzichten. Ich war noch beim Saubermachen, als der Reporter vom Lexi Journal in der Stalltür stand. Ein bisschen etepetete der Bursche, elegant gekleidet, klein, schmächtig. Stoney Barnes arbeitet doch für Sie. Stimmt. Ist seit über 2 Jahren hier. Ich habe gehört, dass die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau nicht immer friedfertig war. Friedfertig? Sheila ist mehrmals verprügelt zur Arbeit erschienen, wenn Sie das meinen. Aber ich kann nur raten, wer das gewesen ist. Die beiden waren ein nettes, junges Paar. Haben mir nie Schwierigkeiten gemacht. Lloyd musste sich um die Molkerei kümmern. Aber ich konnte an nichts anderes denken als an diesen schrecklichen Tag. Stoney? Tut mir leid, Sie zu stören, Miss Rowena. Aber ich dachte, Sheila wäre vielleicht hier. Wieso? Ich habe überall nach ihr gesucht. Sie ist verschwunden. Verschwunden? Habt ihr euch gestritten? Vielleicht versteckt sie sich vor dir. Nein, nein, nein. Es hat keinen Streit gegeben gestern Abend. Ich fürchte, hier ist was Grässliches zugestoßen. Ich weckte Annette, sie rannte los und überprüfte nochmal das Räucherhaus und den Stall. Dann rief ich Mama an. Nach ein paar Minuten trafen die ersten Leute ein, um bei der Suche zu helfen. Dieser verflixte Sheriff kam fast als Letzter. Stoney fuhr zu Sheilas Eltern, doch die waren schon zu uns unterwegs. Als ich sie mit ihren 11 Kindern auf das Haus zukommen sah, erlosch meine Hoffnung. Eine kalte Furcht überfiel mich. Ich weiß, dass sie tot ist. Ich weiß es. Das dürfen Sie nicht sagen, Mrs. Carrot. Wir finden Ihre Tochter. Da sind Sie ja. Sheriff, was kann ich für Sie tun? Ich kann was für Sie tun. Im Krankenhaus hat es eine Schlägerei um die Leiche gegeben. Wer? Warum? Stoney Barnes und Mr. Carrot. Sie wollten beide die Leiche mit nach Hause nehmen, um sie aufzubauen. Haben an ihr herumgezerrt, bis die Nähte platzten. Das ist ja barbarisch. Der Sheriff erzählte mir, dass Mr. Carrot seine Tochter jahrelang verprügelt, sie wahrscheinlich sogar missbraucht hat und für die Mordnacht kein Alibi besaß. Angeblich hat er Opossums gejagt. Heißt das, dass er ihr Hauptverdächtiger ist? Das schreiben sie aber nicht. Für mich kommt Stoney Barnes genauso in Frage. Ich weiß inzwischen, dass er sturzbesoffen gewesen sein muss in der Mordnacht. Alle Barnes drehen durch, wenn sie Alkoholintus haben. Sei still. Lass mich in Ruhe. Nachts hörte ich sie nach mir rufen. Stoney. Stoney. Stoney. Dann fing sie an zu weinen und es brach mir das Herz. Manchmal war es auch das Baby, das jammerte. Es würde nicht aufhören, bis ich sie unter der Erde hätte. Das wusste ich. Deshalb habe ich Ja gesagt, als Sheilas Mama zu mir kam und den Vorschlag machte, sie ohne Totenwache zu beerdigen. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Am Tag von Sheilas Beerdigung fegte ein Sturm über Lexi County. Es regnete entsetzlich. Das Grab war voller Wasser. Der arme Stoney kniete mit erhobenen Händen im Schlamm, als wollte er den Regen als Andenken auffangen. Sheila gehörte nicht hierher. Sie gehörte hinaus auf die Weide, in den Feigenbaum, in dem wir so oft saßen. Irgendwohin, wo der Wind ihr durchs Haar wehen konnte. Eine Woche später wurde Stoney verhaftet. Oh, Sheila, bitte schick uns Hilfe. Es war Mutter, die mich auf die brillante Idee gebracht hatte, einen Artikel über die beiden Mütter zu schreiben. Was Mrs. Barnes mir dann eher beiläufig erzählte, war ein Knüller. Dass ihr Sohn Stoney Mumps gehabt hatte und deshalb keine Kinder zeugen konnte. Offensichtlich wusste sie nichts von Sheilas Schwangerschaft. Damit gab es nun ein Motiv für die Tat. Eifersucht. Ich habe mit ihrem Verteidiger gesprochen. Er meint, sie hätten nichts von der Untreue ihrer Frau geahnt. Nein. Sie hat sich nie was anmerken lassen. Sie und ich, wir waren glücklich. Ich habe sie in jeder Hinsicht zufriedengestellt. Wissen Sie, mit wem sich Ihre Frau getroffen hat, wer der Vater des Babys ist? Ja, ich weiß Bescheid. Es ist seine Schuld, dass Sheila tot ist. Er hat sie umgebracht, nicht ich. Und wie heißt er? Ich soll mit niemandem über meinen Fall reden. Gehen Sie. So, jetzt bist du hier verantwortlich. Füttere deinen Vater und vergiss nicht, dass nasse Handtücher schimmeln. Diesmal hatte Dad wirklich Mist gebaut. Er wusste doch, wie schlecht es Mom mit ihrem Monsterbauch ging. Und dann, als der Staatsanwalt unter vier Augen mit ihm sprechen wollte, schwieg er sich darüber aus. Mom hat ihren Koffer gepackt und es zu Grandma gezogen. Ich konnte es Rowena nicht erzählen. Stoneys Verteidiger wollte Susan Nell in den Zeugenstand rufen, damit sie vor allen Leuten unsere 12 Jahre zurückliegende Affäre ausweitete. Damit sie haarklein berichtete, dass ich meine Frau betrogen hatte, als sie hochschwanger war. So wie sie jetzt einen Bauch wie ein Kürbis vor sich hertrug. Sie werden sagen, dass ich der Vater von Sheilas Baby bin. Und dass ich ihr Mörder bin? Am nächsten Tag musste ich vor Gericht. Ma hatte mir ein paar nette Sachen zum Anziehen gebracht. Mein Verteidiger meinte, ich müsste wie ein aufrechter Bürger aussehen. Aber es gab nichts auf dieser Erde, was mich retten würde. Das wusste ich. Jede Nacht legte sich Sheila neben mich auf die Pritsche und flüsterte: Schuldig, schuldig, schuldig, schuldig. Und dann weinte sie um mich. Sie liebte mich immer noch. Sie wusste, dass es Ians Schuld war. Ihn müssten sie auf den elektrischen Stuhl schnallen, nicht mich. Komm raus! Du kannst dich nicht verstecken. Und wenn du immer wieder wegläufst, ich finde dich. Und dann werde ich dich umbringen. So wie du sie umgebracht hast. Sheila hat's mir erzählt. Du hast sie gezwungen, du Schwein! Du Schwein! Sie hat geweint, als sie mir erzählt hat, wie sehr du ihr dabei wehgetan hast. Ich würde ihn umbringen, das wusste er. Und deshalb war er abgehauen in der Nacht nach Sheilas Beerdigung und würde nicht zurückkommen, ehe sie mich auf den Stuhl geschnallt hätten. Rowena, es ist doch jetzt schon... Seit Susan Nell im Prozess gegen Stoney ausgesagt hatte, wusste der halbe Staat Mississippi, dass Lloyd aus meinem Bett in ihrs gestiegen war. Die 12 Jahre waren zusammengeschnurrt. Ich empfand dasselbe wie damals, als ich die Sache herausgefunden hatte. Zum Teufel, ich wurde zu Unrecht beschuldigt. Aber alle meine Worte waren vergebliche Mühe. Stoneys Verteidiger verdrehte sie mir im Mund und teilte dem ganzen Gerichtssaal mit, dass ich an dem Morgen von Sheilas Tod zu spät beim Melken erschienen war, weil ich sie in der Zeit getötet und wie ein Sack Kartoffeln ins Maisfeld geschleppt hätte. Das war nicht gerecht. Es müsste möglich sein, sich gegen lügnerische Anwälte zu wehren. Ich hasse alles und alles. Niemand auf der ganzen Welt betrug sich so, wie er sollte. Mein eigener Vater hatte eine Affäre mit einer anderen Frau gehabt. Mom fragte mich, warum nicht alles so sein konnte wie früher. Und Sheila, meine beste Freundin, hatte all die Male, die sie mir erzählte, wie sehr sie Stoney liebte, gelogen. Eine Ehebrecherin war sie und Stoney vielleicht ein Mörder. Grandma sagt immer, Gott hat einen Plan. Aber wenn einer existierte, dann war er vom Teufel ausgedacht. Mrs. Cotton? Sie wissen natürlich, dass Ihr Mann beschuldigt wird, eine Affäre mit meiner Schwägerin gehabt zu haben. Das ist nicht wahr. Falls Sie gekommen sind, um weitere Anschuldigungen. Aber nein, ich habe das nie für möglich gehalten. Wirklich nicht. Es war Ian, mein Mann. Ian? Er ist der Vater des toten Babys. Sheila hat Stoney so sehr geliebt? Sie wollte nicht. Er hat sie vergewaltigt. Oh Gott. Nach der Beerdigung ist Stoney spät nachts zu uns gekommen, betrunken. Er hatte ein Gewehr und schrie, dass er Ian umbringen würde. Ich flehte ihn an, nicht rauszugehen, aber er ging trotzdem. Sie kämpften miteinander und Ian schaffte es, irgendwie in den Wald zu rennen, Stoney hinter ihm her. Und ich wartete. Mrs. Cotton, ich habe meinen Mann geliebt, aber eigentlich mochte ich ihn nie. Die Einzige, die ich gern habe, ist seine Mutter. Aber sie hat ihre Söhne verzogen, vielleicht wegen der Brutalität ihres Mannes. Als Ian in dieser Nacht endlich nach Hause kam, wollte er, dass ich ihm packen helfe. Ich drohte, den Sheriff anzurufen, wenn er mir nicht alles erzählte. Da sagte er, alles sei Stonys Schuld. Der hätte nicht aufhören können, damit anzugeben, wie leidenschaftlich Sheila war, wie eine läufige Hündin. Ihr Buckel mache es noch aufregender. Ja, es ist widerlich. Ich fragte ihn, ob er sie geschlagen hätte, und da sagte er, die ersten Male hat sie sich gewehrt, bis ich ihr drohte, Stoney zu verraten, was sie und ich getan haben, und dann würde er sie rausschmeißen. Ich war zu entsetzt, um auch nur zu weinen. Ich weiß nicht, wo mein Mann jetzt ist oder ob er jemals zurückkommt. Es ist mir egal. Mrs. Cotton, es war nicht das erste Mal. Es ist schon einmal etwas vorgefallen. Mit einem farbigen Mädchen, das bei uns putzte. Wenn ich damals was unternommen hätte, wäre Sheila vielleicht noch am Leben. Und wenn ich gesagt hätte, was ich wusste, hätte ihre Familie nicht leiden müssen. Deshalb bin ich hergekommen, um Sie um Verzeihung zu bitten. Natürlich. Beten Sie dafür, dass ich Kraft finde, zu tun, was ich tun muss. Das Leben meiner Jungs wird dadurch ruiniert, aber ich werde dem Staatsanwalt alles erzählen. Hat Ihr Mann, ist er es, der Sie ermordet hat? Nein, es war Stoney. Ich habe gehört, wie er es sagte, als er mit Ian kämpfte. Er sagte, ich habe deine Brut umgebracht und ich bin froh darüber. Die Tragödie war vollendet. Tod auf dem elektrischen Stuhl. Das Urteil der Geschworenen fiel einstimmig aus, nachdem überraschend Erlene Barnes in den Zeugenstand gerufen wurde. Ich war ihr bisher nur einmal begegnet und hatte mit Verwunderung festgestellt, dass mich diese Frau, verheiratet und Mutter zweier Jungen, nicht gleichgültig ließ. Ich war so verzaubert von ihrer Stimme, der würdevollen Haltung, ihrem roten Haar, dass ich fast vergaß, mir Notizen zu machen. Am Abend der Urteilsverkündung saßen Mutter und ich schweigend in unseren Sesseln und taten so, als lauschten wir dem Radioprogramm. Sie würden nicht glauben, von wie weit Leute anreisen, um sich von unserem Verurteilten zu verabschieden. Wer sind diese Menschen? Reporter. Attraktive Frauen, die sein Foto gesehen haben. Die Damen schleppen hier Kuchen und Pasteten an. Wie geht es Stoney bei diesem Rummel? Er geht mir auf die Nerven. Möchte, dass ich ihm seine Gitarre holen lasse, damit er den Leuten ein Ständchen bringen kann. Das erlauben Sie doch nicht, oder? Mal sehen. Ist ja eigentlich kein besonderer letzter Wunsch. Allerdings wurde ein besonderes Ereignis daraus. You make me happy when sky is gray. Stoney spielte am Abend vor seiner Hinrichtung. Auf dem Treppenabsatz vor dem Gefängnis. Please don't take my sunshine away. In der Nacht war es so kalt in der Zelle, dass ich es fast nicht aushielt. Ich hab dich lieb, das hatte Daddy mir noch nie gesagt. Mutter weinte, als sie ging. Eines Tages würden die Leute erfahren, dass Aline gelogen hatte und ich unschuldig sei. Sheila. Sie würde mich nicht allein sterben lassen. Das wusste ich. Sie würde zurückkommen. Sie wusste, dass es keine Absicht war. Stoney, du und ich, wir bekommen ein Baby. Es ist nicht von mir. Es kann nicht von mir sein. Der rote Nebel hatte mich überfallen. In jener Nacht. Von wem ist es? Von wem, Sheila? Von wem? Ihre Kehle war so weiß darin. Ian. Er hat mich gezwungen. Mir wehgetan. Bring ihn nicht um. Wie ihre Augen mich anstarrten. Ich holte Wasser vom Brunnen. Sagte ihr, dass sie wieder in Ordnung käme. Sheila. Sheila. Oh Gott, Sheila, Baby. Komm zurück. Der Junge scheißt sie wahrscheinlich in die Hosen, bevor er stirbt. Das reicht. Jetzt wird nicht mehr geredet. Hier. Wofür ist die? Falls sie sich übergeben müssen. Ich will keine Kotze auf meinem Fußboden. Der Sheriff gab Stoney ein Glas Schnaps, half ihm, es zu den Lippen zu führen. Hast du der Welt irgendwelche letzten Worte zu sagen? Ich bin jetzt auf dem Weg in den Himmel. Lebt wohl, Leute. Zwei Ladungen von 2400 Volt mussten in seinen zuckenden Körper gejagt werden, ehe er zur Ruhe kam. Um 7.18 Uhr wurde er für tot erklärt. Stoney Barnes war 18 Jahre alt. Ich war völlig leer geweint. Ich hatte einen Mörder geliebt und meine beste Freundin für eine Sünderin gehalten. Sheila hätte nie so an mir gezweifelt. Ich hatte nicht die Hälfte der Dinge gelernt, die sie mir beizubringen versuchte. Guck mal, Annette. Ist der Frosch nicht hübsch? Ich werde ihn für Stoney fangen. Keine Ahnung, warum. Aber ich war mir sicher, dass ich Stoney vergeben hatte. Er hat ihr das Leben genommen, aber er konnte nicht ihre Liebe nehmen. Es ist viel leichter, sich an Liebe festzuhalten, als an Hass. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ich wusste jetzt, was ich tun musste. Ich würde die Sonne beobachten und dann im richtigen Augenblick durch meinen Schatten gehen. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Schattenspur von Beth Marshall. Aus dem Amerikanischen von Almut Carstens. Sheila, Laura Mehr. Stoney Barnes, Alexander Kuhn. Mr. Carrot, Gundbert Warns. Mrs. Carrot, Christine König. Annette Cotton, Karina Plachetka. Rowena Cotton, Frauke Pohlmann. Lloyd Cotton, Bernhard Schütz. Ian Barnes, Götz Schulte. Erlene Barnes, Christine Marquitain. Leland Graves, Jens Wawracek. Sheriff, Udo Kroschwald. Pathologe, Friedhelm Tock. Pastor, Martin Engler. Ton, Bernd Friebel. Schnitt, Hermann Leppich. Regieassistenz, Katrin Martin. Hörspielbearbeitung und Regie, Irene Schuck. Produktion Deutschlandradio Kultur 2006. Das war unser heutiger Krimi, den Sie auch jederzeit auf unserer Website hörspielundfeature.de oder im Hörspiel-Podcast online hören und herunterladen können.